fort, eile noch fort. Mein Mohn schreit, mein Mohn schreit, ach dir, mein Mohn schreit, mein Mohn schreit, ach dir, und du, mein Hirte, wirkst in mir, und du, mein Hirte, wirkst in mir, ein gläubiger Pfarrer, ein gläubiger Pfarrer, du. Schwacher Schritt, eile noch fort, mein schwacher Schritt.